Um am Dialog auf hoher Ebene über die wirtschaftliche Zusammenarbeit und Integration für die Förderung der dauerhaften Entwicklung in der asiatisch-pazifischen Region in Thailand teilzunehmen, startete die Delegation der TVJK unter Leitung vom Vizeaußenminister Park Myung-guk am 17. April mit Maschine von Pyongyang.